Auftrag für Quentin Barnaby. Glanznummer. Wir riechen nicht nach einem kleinen Schluck, Miss Wilson? Nein, vielen Dank. Übrigens heiße ich Susan. Oh, Susan. Reizend. Ach. Sie haben keine Zigaretten mehr? Aber nein, ich wollte nicht... Kellner, ein Päckchen Zigaretten, bitte. Ich habe aber nur die hier, Sir. Etwas teuer, aber... Die sind schon recht. Na, hier, bitte. Auch für die Drinks. Oh, vielen Dank, Sir. Oh nein, Mr. Renmore, das kann ich wirklich nicht an... Ich bitte Sie. Ernst. Wie bitte? So heiße ich. Ernst. Na, Sie werden mir doch erlauben, die paar Gläschen Gin. Na, wenn ich Sie nicht getroffen hätte, wäre ein sehr trübseliger Abend für mich geworden. Es ist eben kein Vergnügen, allein an einer Theke herumzusitzen. Ja, hier ist es immer recht leer am Montag. Rauchen Sie noch eine Zigarette mit? Nein, danke. Und Ihr Bekannter, der kommt offenbar auch nicht, oder? Mein Bekannter? Ja. Ach so, nein. Sieht nicht so aus. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wirklich nicht? Sie haben mir ja so nett Gesellschaft geleistet. Ja? Das ist komisch. Eigentlich bin ich rein zufällig hier. Ich hatte heute noch spät im Büro zu tun. Atlasfarben. Ach so? Das ist meine Fabrik. Und zufällig auf der Heimfahrt sah ich das Schild. Mir war nach einem Glas Gin. Da bin ich reingegangen. Eigentlich sehr froh, dass ich es getan habe. Ja, aber langsam wird's spät. Ich sollte mich auf die Socken machen. Ich muss heim. Haben Sie es weit? Camden Town. Ich bringe Sie heim, wenn es Ihnen recht ist. Ach, das ist sicher ein großer Umweg für Sie. Das kann ich doch nicht verlangen. Das lassen Sie meine Sorge sein. Einverstanden, ja? Ja, gern. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Ja. Nur noch schnell die Nase pudern. Das nächste Haus links, Annie. So hat mich seit Jahren niemand mehr genannt. Ja, soll ich das glauben, Annie? Sie werden meine Karte nicht verlieren, nein? Bestimmt nicht, Ernie. Die habe ich doch in meiner Tasche. Ach, du liebe Zeit, mein Mantel. Was denn? Ach, Farbflecken. Muss ich mir eben im Club geholt haben. Der Waschraum war frisch gestrichen. Ach nein, den ganzen Ärmel lang da. Keine Aufregung, das haben wir gleich. Wozu sind wir denn aus der Branche? Auf dem Rücksitz muss ich nämlich... Ja. Da haben wir es ja schon. So, jetzt im Moment noch ein Taschentuch. So, jetzt geben Sie mal schön her, Süßen. Na, was denn? Ach, riecht das scheußlich. Ja, aber es vergeht gleich. Ist aber ausgezeichnet. So, ist alles schon raus. Danke, Ernie. Ja. Ja, dann sage ich wohl besser jetzt gute Nacht. Na, und hoffentlich auf Wiedersehen. Weiß Sie nicht, hätten Sie Lust, auf einen kleinen letzten Schluck mit reinzukommen? Darf man das? Ich meine... Ich würde es ja sonst wohl kaum sagen, oder? Ja. Kommen Sie. Oh, Ihre Scheinwerfer sollten Sie aber ausknipsen. Ja. Ausgebrannt. Im nächsten Stock wohne ich. Im dritten. Ja, das Geländer ist aber beinahe lebensgefährlich, was? Ja, aber wir sind gleich um. Ernie, ich will die Hand. Was ist jetzt los? Jus! Minute. Jose, was ja? Jusen, sind Sie verletzt? Oh. Großer Gott. Herein. Guten Tag. Ja? Yeah. Sie sind doch Mr. Renmore, ja? Ja. Verzeihen Sie die Störung, ich bin Harry. Harry Morgan vom Mirabelle Club. Sie waren doch gestern Abend eine Zeit lang da. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Zufällig habe ich gehört, wie Sie was sagten von Atlas Farbenfabrik. So habe ich Sie gefunden. Ich suche nämlich das Mädchen, das da mit Ihnen gestern... Miss Wilson? Ja. Jemand ist zu uns gekommen mit einer dringenden Nachricht für Sie. Er hat schon zu Hause bei ihr angerufen, sagt er, und ist in ihrer Wohnung gewesen, aber er findet sie nirgends. Ich habe versprochen zu helfen, sozusagen. Und weil Sie doch mit ihr heimgefahren sind, dachte ich, vielleicht wissen Sie... Ich habe sie nur abgesetzt in Camden Town. In Camden Town? Ja. Aber sie wohnt doch wohl ganz anders. Ah, Capisco. Sie haben sie auf eine kleine Fahrt über die Heath mitgenommen, was? Nein. Man kann es Ihnen nicht verdenken. Die ist nicht ohne. Gar nicht. Na, wird schon wieder auftauchen. Verzeihen Sie die Störung. Mr. Morgan, Moment noch. Ja? Weiß sonst noch jemand, dass ich in Mirabelle mit ihr zusammen war? Wie meinen Sie? Warum? Das spielt doch keine Rolle. Es ist etwas schwierig zu erklären. Aber bitte setzen Sie sich doch noch mal. Danke. Sehen Sie, ich habe hier diese kleine Fabrik mühsam aufgebaut. Ja? Ich kann mir keinen Skandal leisten. Wie bitte? Sowas ist doch kein Skandal, wenn man mal mit einem Mädchen... Sie sind doch nicht verheiratet. Nein, es ist ein Unfall passiert. Ein Unfall? Ja. Wo? Miss Wilson hat mich mitgenommen in ein Haus. Ich habe später gesehen, ein leeres, unbewohntes Haus. Mhm. Und dort ist sie 3 Stock tief die Treppe abgestürzt. 3 Stock? Heil, ja, bim, bam. Ja, und? Haben Sie keinen Arzt? Nein, ich... Verstehen Sie, ich war völlig verstört. Sie hat nicht mehr geatmet. Ich bin schließlich zu meinem Wagen gegangen, habe einfach nicht mehr gewusst, was tun. Ich bin in der Gegend herumgefahren, irgendwo, aber dann wollte ich doch einen Arzt holen und da konnte ich mich nicht mehr an das Haus erinnern. Nicht einmal mehr an die Straße. Außerdem, wer hätte mir das geglaubt? Aber dann hätten Sie aber zur Polizei gegangen. Ja, ich weiß, aber... Dafür ist es zu spät. Aber wo Sie es mir jetzt gesagt haben, werde ich zur Polizei gehen müssen, Mr. Renmore. Tut mir leid, schließlich. Mr. Morgan, ich möchte, dass Sie vergessen, was ich Ihnen gesagt habe. So. Und auch vergessen, dass ich gestern Abend in Ihrer Bar war. Verstehen Sie? Aber... 500 Pfund. Nein, ich... 1000 Pfund. Aber ich mache mich ja mitschuldig. 1500 Pfund. 1500 Pfund in Bar? Ja, in Bar. Jetzt bin ich aber froh. Aha, Sie sind froh, dass Sie mich sehen, was? Das tut wohl. Ist es nur meine Person? Nein, Sie sind wieder zu bescheiden. Es ist auch nach Ihnen telefoniert worden, schon ein paar Mal. So, dann mal her mit den gesammelten Hiobsbotschaften. Hier, bitte, Schwester. Und außerdem muss die Northern Versicherungsgesellschaft heute den Bericht haben über das Feuer in der Werft. Ah, der ist fertig, hier. Oh, deswegen die Verspätung. Und nicht zu vergessen, Inspektor Hackett. Ach, du liebe Zeit. Er hat sich bereits häuslich in Ihrem Büro eingestöhnt. So, hat er. Warum? Was hat er denn? Na, sein Magen mal wieder. Oje, noch mal eine Woche wie die und ich habe auch was am Magen. Hoffentlich nicht. Morgen, Robby. Morgen. Eieieiei. Von dir kassiere ich demnächst Miete oder Couchabnutzung. Was, bei meinen Einkommen? Nein. Dann sage ich dir lieber meinen Text auf und verlasse dich wieder. Mein Büro ist auch eine Couch. Na, bleib mal hier, wir sind großzügig. Ein Stuhl sei dir gegönnt. Keine Zeit. Hör zu, Quentin, in Camptown ist gestern ein altes Haus abgebrannt. Ja, sehr schön, das kann ja mal passieren, aber setz dich doch. Ja, ich danke dir. Ah. Was für ein Haus ist denn abgebrannt? Ach, so ein dreistöckiger viktorianischer Albtraum wie in meinem Magen. Aha, baufällig vermutlich, was? Mein Magen? Nein, das Haus war baufällig, war schon vorgesehen zum Abbruch. Unbewohnt seit 3 Jahren. Naja, da wird ja niemand allzu tief darum trauern, was? Wahrscheinlich nicht, trotzdem brauche ich einen Untersuchungsbericht von dir. Na, wenn das Haus zum Abbruch vorgesehen war, ist doch wohl kaum noch eine Versicherung zuständig, die sich beschwindeln ließe. Nein, darum geht es auch nicht. Nein? Sie haben etwas gefunden in dem Haus. Was? Sie haben was gefunden? Was denn? Die Leiche einer jungen Frau. Die sich da eingenistet hatte? Nein, dort gewohnt hat sie nicht. Woher weißt du denn das? Ja, schon alles festgestellt. Ich bin ja schließlich bei der Polizei. Ah ja, natürlich. Nein. Ja, ja. Das Haus stand leer, nicht ein Stück Möbel drin. Es brannte alles schon lichterloh, als wir hinkamen, und gleich darauf stürzte die Treppe und das obere Stockwerk ein, aber leer stand es, ohne jeden Zweifel. Ja, und wo wurde die Leiche gefunden? Unten in der Halle. Direkt am Fuß der Treppe. Wir konnten sie bis jetzt noch nicht identifizieren, das Mädchen da oder die Frau. Ihr Bild ist aber schon in den Zeitungen. Da, hier, so lebenstreu, wie wir es machen konnten. Hübsch. Ja, aber leider tot. Ja. Sie war auch gar nicht sehr verunstaltet. Die Trümmer haben sie nicht direkt getroffen. Und die Nachbarschaft und was sonst in der Gegend wohnt, hast du wohl schon befragen lassen? Ja, aber sie war nicht von dort, das wissen wir bestimmt. Und wann wurde das Feuer gemeldet? Um 1 Uhr nachts. Das Resultat der Untersuchung liegt noch nicht vor. Der Arzt glaubt aber, dass sie ungefähr um 23:30 gestern Abend gestorben sein muss. Was denn? Soll das heißen, vor dem Feuer? Ja, ja. Aber mit Sicherheit können wir das nicht vorhalt des Befundes sagen. Und die Leiche ist schon weggebracht? Ja, natürlich. Aber sonst ist alles unberührt. Ist natürlich möglich, dass sie aus freien Stücken in das Haus gegangen war. Ja, möglich. Oder mit einem Mann. Mhm. Womöglich ist sie auch hineingelockt worden. Jedenfalls würde es uns weiterhelfen, wenn wir einen Anhaltspunkt über die Brandursache hätten. Kannst du dich bald auf den Weg machen? Ja, sobald sich Pat ihren Mantel geangelt hat und du mir die Adresse gibst. Also wissen möchte ich mal, was an einer Brandruine so interessant ist. Sehen Sie sich das mal an, diese Menschen. Wie sie alle glotzen. Tja, komischerweise. Was kaputt ist, ist immer interessant. Ja. Glauben Sie, dass wir da überhaupt durchkommen? Ja, wir können es ja mal versuchen, ne? Ja, ich wollen wir mal rübergehen. Ja. Bitte zurücktreten. Zurück, bitte, meine Herrschaften. Gehen Sie doch vom Gehsteig runter. Ja, kommen Sie doch mal bitte her, Sergeant, ja? Mein Name ist Barnaby, Sergeant. Tag, Sir. Und das ist Miss Crane, meine Sekretärin. Ah ja, wir haben Sie schon erwartet, Sir. Die Leiche ist aber schon abgeholt. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich will auch nur das Haus besichtigen. Die Seitenmauer da ist eben erst eingestürzt. So. Der Rest sieht noch einigermaßen stabil aus. Mhm. Soll ich Ihnen einen Mann mitgeben? Nein, nein, das ist nicht nötig, Sergeant. Ich glaube, wir finden uns selbst zurecht, ja. Dankeschön, Sergeant. Bitte, Sir. So, Pat, kommen Sie. Wir müssen mal versuchen, hier durch diesen Schutt hindurchzufinden. Vorsichtig. Quentin, sagen Sie mal, wem hat das Haus eigentlich gehört? Ja, ursprünglich irgendeiner uralten Dame, die vor ein paar Jahren starb. Und dann hat die Stadt den Grund gekauft. Um einen Neubau hinzustellen, wahrscheinlich. Ja, ja. Das Haus selbst war ja nichts mehr anzufangen. Da. Schauen Sie sich mal das Mauerwerk an. Diese Menge altes, morsches Holz. Ein Funke. Und es musste ja brennen. Es waren 3 Stockwerke, oder? Naja, wie man damals eben gebaut hat. Geschwungene Treppe, auf jedem Podest, davon abgehend die Zimmer. My house is my castle. Klein, aber hoch. Da, von hier unten aus, konnte man bis ganz oben sehen und umgekehrt von oben hinunter bis zur Halle. Ideale Selbstmördertreppe. Ach, meinen Sie, das Mädchen hat sich da runtergestürzt, oder? Keine Ahnung. Aber das ist Hacketts Sache. Mich interessiert das weniger. Die Leiche, nicht? Die wurde doch... Lag die denn nicht hier, neben dem Treppenaufgang? Ja, ja, hier lag sie. Tja, dann wollen wir mal anfangen, ein paar Trümmer aus dem Weg zu räumen. Gott, Quentin, Sie haben schon besser gehustet. Der Staub. Sie haben auch schon besser gehustet. Ich glaube, es ist nicht der Staub. Irgendwas anderes riecht hier. Ja, bestimmt. Petroleum oder Benzin. Ich weiß nicht, das riecht eigentlich fast wie... Aber das soll mir lieber Alec erst noch bestätigen. Packen Sie von der Asche da ein paar Proben zur Analyse ein, ja, Pat? Ja, ist gut, Mann. Ich stöbere inzwischen die Trümmer da noch einmal durch. Pat! Ja? Kommen Sie doch mal her, bitte. Vorsichtig. Sehen Sie sich doch mal das Holz da an. Zeigen Sie. Diese großen Blasen. Danach zu schließen, müsste das Feuer sehr schnell ausgebrochen sein. Und die Brandstreifen an der Tapete sehen aus, als hätte der Zauber hier unten in der Halle angefangen. Mhm. Jawohl. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit unter Nachhilfe von etwas Hochentzündlichem. Die Aschenproben hätte ich jetzt. Ja? Vom Boden in der Halle ein Stückchen Wandleiste und einen kleinen Fetzen Tapete habe ich auch eingesteckt. Ja, wie sieht's denn da hinten aus in dem kleinen Durchgang hinter der Treppe? Oh, grauenhaft, lauter Schutt und Dreck. Ich bin wortwörtlich stecken geblieben. Schon ein ganz schöner Beruf. Sehen Sie sich mal meine Schuhe an. Naja, die Schuhe werden wir schon wieder sauber bekommen, Pat. Aber was ich gefunden habe, was sagen Sie denn dazu? Von meiner Handtasche, wie? Richtig. Unter den Trümmern. Die sieht vielleicht aus, was? Tasche gegrillt. Was ist denn drin? Mal sehen. Gebrochener Spiegel, Puderdose, geschmolzener Lippenstift. Das hier war höchstwahrscheinlich ein Taschentuch. Und hier in der Seitentasche etwas, das sieht mir aus wie eine Visitenkarte, was? Ist noch ein Name drauf? Ich kann es nicht sagen. Es ist komplett verkohlt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, sonst zerfällt sie noch. Damit wird Alex sich befassen müssen. Sowas macht ihm ja Spaß. Alec, wie steht's? Wir haben Glück bis jetzt. So. Die Karte habe ich präpariert und wirklich in einem Stück zum Vorschein gebracht. Na, prima. Es steht doch etwas darauf gedruckt. Ja, das ist möglich manchmal bei Visitenkarten. Mit Chlorhydrat lässt es sich vielleicht wieder herausbringen. Das dauert nur noch etwas. Ja, und die Aschenproben? Alle Proben enthalten Butanol. Butanol? Mhm. War ja gleich mein Verdacht. Butanol verursacht auch Hustenreiz, oder? Kann man wohl sagen. Ja, Butanol ist das bestimmt. Mhm. Ich habe den Siedepunkt geprüft und das spezifische Gewicht. Ja? Und vom Prozentsatz in den Proben würde ich sagen, dass mindestens 2 Gallonen benutzt wurden. Dann weiter. Natürlich gibt es eine ganze Menge Industrien, die sich inzwischen umstellen. Ja, ja. Ja, Pat? Helget hat angerufen, ja? Und sich erkundigt, wie es steht. Ich habe ihm gesagt, Sie sind noch nicht so weit. Ja. Er ist übrigens immer noch unterwegs, um diesem Mädchen auf die Spur zu kommen. Und er wäre in einer Stunde ungefähr in Scotland Yard, soll ich ihm sagen. Schön, danke schön, Pat. Meine Schuhe, gucken Sie mal, sind vollkommen ruiniert. Das Zeug geht nicht mehr weg. Ich kann bürsten, wie ich will. Dann versuchen Sie mal, mit dem Messer abzukratzen. Das ist auch eine Möglichkeit. Sie! Ich glaube, die Schrift wird langsam sichtbar, Quentin. Ja, lass sehen. Doch, mir scheint, das ist ein großes E. Dann Punkt und der Name. Was lesen Sie daraus? Renmore? Ja, das kann sein. E, Renmore, Atlasfarben, Chesterhaus, WC2. Das ist ein merkwürdiger Zufall, was? Wie meinen Sie das? Alec, ich habe recht. In einer Farbenfabrik muss es doch auch Butanol geben. Hallo, hören Sie mal. Ja? Sie wollen doch nicht etwa hier parken, oder? Wie bitte? Was wollen Sie denn? Ja, direkt vor dem Fabrikwagen da. Ja, ich bleibe nur ein paar Minuten, da kann ich ruhig stehen bleiben. Ich suche einen Mr. Renmore. Das bin ich. Aha, und ich stehe vor Ihrem Wagen, wie? Ja, der Parkwächter ist weg zur Mittagspause. Ich habe Sie vom Fenster aus gesehen. Mhm. Hier stellen sich die Leute nämlich einfach hin, wie sie wollen. Ob in Geschäften da oder nicht. Das ist eine richtige Plage manchmal. Ja, das glaube ich gern. Mein Name ist Barnaby. Ich untersuche einen Brand in Camden Town. Camden Town? Aha, ja, und? Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein paar Minuten Ihrer wertvollen Zeit opfern könnten. Doch, natürlich. Kommen Sie mit in mein Büro. Ja, danke schön. Ich weiß zwar nicht, was Sie wollen, aber... Zigaretten. Seite, Mr. Barnaby, oder kann ich Ihnen etwas zu trinken? Nein, danke vielmals, danke schön. Nehmen Sie doch Platz. Ja, darf ich Ihre Jacke hier wegnehmen? Oh, so. Ich bitte Sie. Recht, wenn ich Sie hier aufhänge. Ah, ja, so. Sie haben den Bericht über das Feuer gelesen, sehe ich. Nein, wieso? Ja, ist das hier nicht die Morgenzeitung? Ja, ja, das ist die Morgenzeitung, aber für die habe ich noch gar keine Zeit gehabt. Ich lese die Morgenzeitung immer am Abend. Wenn sie herauskommt, ja. Was? Ja. Tja, um es kurz zu machen, in den Trümmern des abgebrannten Hauses ist die Leiche eines Mädchens gefunden worden. Hier auf der ersten Seite ist ihr Bild. Hier eine Brünette, ungefähr 1,65 groß. Kennen Sie sie? Nein. Sagen Sie, wie kommen Sie auf die Idee? Sie haben sie auch nie getroffen. Nicht einmal zufällig irgendwo. Nein, ich kenne sie nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum Sie mich nach ihr fragen. Weil eine Visitenkarte von Ihnen in der Handtasche der Verunglückten gefunden wurde. Von mir eine Visitenkarte? Ja, ja. Im Laufe der Jahre habe ich als Geschäftsmann sicher Tausende von Karten verteilt. Sowas benutzen die Leute dann natürlich als Notizzettel oder sonst was. Und so wandern sie unter Umständen von Hand zu Hand. Das ist doch... Der jungen Frau persönlich haben Sie aber nie eine Karte gegeben. Nein, ich kenne sie ja nicht. Wenn die Polizei Sie also um Ihre Aussage bittet... Die Polizei, was hat denn die Polizei? Werden Sie nichts dagegen haben, sich Fingerabdrücke nehmen. Also Fingerabdrücke, ich verstehe gar nicht, was... Ja, auf der fraglichen Visitenkarte ist nämlich ein ausgeprägter Fingerabdruck. Was für Sie ja uninteressant ist, wenn Sie das Mädchen sowieso nie getroffen haben. Mr. Barnaby, bitte... Mit Mr. Ranmore? Hören Sie, Sie müssen es mir glauben. Ich weiß nichts von diesem Brand. Ja, aber das Mädchen kennen Sie, stimmt's? Ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie eben... angelogen habe. Unter den Umständen aber werden Sie verstehen. Nein, bis jetzt verstehe ich nichts. Ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Kannten Sie dieses Mädchen? Sie sagten nein. Was für Umstände können eine glatte Lüge rechtfertigen? Ja, es war falsch von mir. Es ist ja nur, weil ich... sehen Sie, ich hatte Sie doch erst ein paar Stunden zuvor kennengelernt. Ach, wo? In einem kleinen Café. So. Es ist nicht das Geringste dahinter, glauben Sie mir. Aha. Es war kalt an dem Abend, dann bot ich ihr an, sie nach Hause zu fahren, nach Camden Town. Ja. Dort lud sie mich dann ein, noch mit ins Haus zu kommen, und ich ging mit. Mhm. Schließlich, ich meine, soll man da Nein sagen? Es gab kein Licht auf der Treppe, und als wir zum dritten Stock kamen, ist sie gestolpert und von ganz oben hinunter... in die Halle gefallen, aber es war ein Unfall, ein regulärer Unfall, glauben Sie es mir. Ich kann mich nur noch mal entschuldigen für die Lüge vorhin. Und ich will Ihnen gestehen, ich habe Sie auch angelogen. Auf Ihrer Visitenkarte sind nämlich gar keine Fingerabdrücke. Also, Mr. Renmore. Ja, bitte? Ja, ich möchte zu Ihrer Geschichte noch einige weitere Einzelheiten hören. Ja? Ich habe aber Mr. Barnaby schon alles gesagt, was ich dazu sagen ja, kann. Ja, ich weiß, ich kenne Ihre Erklärung. Aber es gibt da noch einige offene Punkte, über die wir Bescheid wissen möchten. Quentin, ja? Du hast doch gemeint, Renmore, wir haben in Ihrem Wagen... nachgesucht, und Sie führen einige Kanister Butanol mit sich. Natürlich, wir stellen ja Butanol her. Aha. Ich habe oft Muster bei mir, da ist das vielleicht verboten. Nein, ein paar leere Kanister waren auch in Ihrem Wagen. Rückläufer vermutlich. Ich besuche ja dauernd irgendwelche Kunden. Ist ja wohl auch nicht verboten. An Ihrer Jacke im Büro, als ich Sie weghing, habe ich auch Butanol gerochen. Also hören Sie, was soll denn das? Jacke riecht nach Butanol. Also, in den Trümmern des abgebrannten Hauses in Camden Town sind Spuren von Butanol festgestellt worden. Ja, und? Ich bin ja nicht der einzige Hersteller von Butanol. Das Zeug können Sie ja überall kaufen. Ja, sicher. Sie sagen, Sie haben dieses Mädchen in einem Café kennengelernt, ja? Ja, ich habe... In welchem Café? Das war so ein Espresso in der Nähe der St. Paulskirche. Ah, ich weiß schon, beim Durchgang nach Cheapside. Ja, genau, Sie kennen es, ja? Ja, natürlich kennen wir es. Ist nur merkwürdig. Das hat vor einem Vierteljahr geschlossen, als Parkuhren aufgestellt wurden. Ja, ich habe den Eindruck, wir müssen noch einmal von vorn anfangen, meinen Sie nicht auch, Mr. Renmore? Hören Sie, ich... Ich wollte nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Ach. Genau genommen also, ich habe das Mädchen in einer Bar angesprochen, in Soho. So, so. Oh. Ja, es war ein etwas zweifelhaftes Lokal, glaube ich. Aha. Das, na, ich meine, da kommt man eben mal so rein. Ah ja, ah ja. Und wie hieß die Bar? The Mirabelle. The Mirabelle. Ah ja, das ist ein Club. Sind Sie Mitglied? Mitglied? Ich, nein. Ja, aber The Mirabelle wird als Club geführt. Sie können nichts zu trinken bekommen, wenn Sie nicht Mitglied sind. Davon hat mir niemand was gesagt. Also ich schwöre Ihnen... Nein, schwören Sie nicht, schwören Sie nicht. Und dieses Mädchen war im Lokal, als Sie hinkamen, oder wie? Ja. Ja, und sie sagte, sie hieße Susan Wilson. Ich war erschüttert über den Unfall. Ja. Sie können mir es glauben. Und trotzdem sind Sie nicht zur Polizei gegangen? Es war ja alles zu spät. Niemand hätte diesen Sturz überleben können. Und außerdem, ich sagte ja schon, nachdem ich wie ein Irrer herumgefahren war, konnte ich mich einfach nicht mehr an die Adresse erinnern. Außerdem, kein Mensch hätte mir geglaubt. Das ist auch schwer. Eine letzte Frage, Mr. Renmore. Haben Sie dieses Mädchen je vor dem gestrigen Abend getroffen? Nein, nie. Moment mal. Gestern Abend habe ich Sie doch nicht getroffen. Wie bitte? Nein, das war am Montagabend, nicht gestern. Am Montagabend? Ja, ja, gestern Abend habe ich noch bis spät im Büro gearbeitet. Dafür habe ich Zeugen. Wie kommen Sie denn auf gestern? Also hören Sie, Mr. Renmore, nach dem bisher vorliegenden ärztlichen Befund war sie gestern noch am Leben. Wie bitte? Das ist doch unmöglich. Ja, das glauben Sie. Sie ist aber um 11.30 Uhr am Dienstagabend gestorben. Ein paar Stunden, bevor das Feuer ausbrach. Herr Hackett hat angerufen. Ja? Sie waren wohl noch mal in Camden. Ja, ich habe mir die Treppe noch einmal angesehen. Sie möchten ihn gleich zurückrufen. Na schön, dann verbinden Sie mich, Pat, ja? Ja, gut. Ob Renmore unschuldig ist? Ja, wenn, dann wird man es jedenfalls nie glauben. So oft man diesem Mann etwas fragt, erzählt er eine andere Geschichte. Hallo, Inspektor Hackett, bitte. Übrigens, ich habe das versucht mit den Schuhen. Was? Das Abkratzen ist hoffnungslos. Das Zeug klebt wie Teer. Von dem verbrannten Kabel wahrscheinlich, was? Ach, Tag, Inspektor. Ja, Mr. Barnaby kommt. Hm? Ja, gut. Quentin, nehmen Sie bitte ab. Ja, dann. Hallo, Robby. Hier ist Quentin. Ja, was hast du eigentlich festgestellt? Ja, das Geländer war zweifellos in höchst baufälligem Zustand. Morsch durch und durch. Ob es tatsächlich gebrochen ist oder nicht, ich konnte es nicht mit Sicherheit feststellen. Schade. Die beiden oberen Stockwerke sind weg und so wie das Feuer dort gewütet hat, ist es unmöglich, Renmores Geschichte zu verifizieren. Aber angenommen, sie ist tatsächlich gestürzt. Ja? Womöglich hat sie doch noch gelebt. Ja. Womöglich ist er gestern Abend wieder hin und hat das Haus in Brand gesteckt. Ja, da hast du recht. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, was ich an der Sache ganz einfach nicht begreife. Was denn? Warum hätte ihn das Mädchen in ein leerstehendes Haus einladen sollen? Meiner Ansicht nach hat er sie dahin mitgenommen, in irgendeiner Absicht. Das liegt doch näher, oder wie? Ja, ja, das wäre doch auch sinnlos, Robby, wenn er selbst eine luxuriöse Wohnung hat. Ja, aber da würde er kaum einen Mord begehen wollen, oder wie? Aber er hat doch das Mädchen eben erst kennengelernt. Warum denn gleich umbringen? Ja, das sagt er, dass er sie eben kennengelernt hat, aber das möchte ich doch bezweifeln. Oh, ja, das wäre natürlich... Außerdem hätte er Mirabelle niemals etwas zu trinken bekommen, ohne Mitglied zu sein. Naja, das könnte ich ja mal ausprobieren. Was? Na, dort einen Whisky bestellen. Irgendwelche Einwände? Aber bitte, bitte trink nur. Ich sah dir deinen Whisky nicht. Bis dein Durst gelöscht ist, kann ich vielleicht mit dem Motiv aufwarten. Dem Motiv? Jawohl, das ganz richtig gehört. Dem Motiv. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Ich möchte einen Whisky, bitte, ja? Einen doppelten. Bedauere, Sir, wir können hier nur Clubmitgliedern Getränke servieren. Oh, Clubmitgliedern, hören Sie, ein Whisky. Kommen Sie schon. Tut mir leid, Sir. Ausschank an Nichtmitglieder und meine Lizenz ist hops. Hoi. Gehört das Lokal Ihnen? Ja. Fremden Gästen darf Alkohol nur verabreicht werden, wenn sie in Begleitung eines Mitglieds hier sind und sich ins Gästebuch eintragen. Mhm. Sie können natürlich ohne weiteres Mitglied werden. Die Aufnahmegebühr beträgt 1 Pfund. Ich muss mich dran halten. Nettes Lokal, ja. Aber ich komme in geschäftlicher Angelegenheit. Ah, Polizei? Hm? Nicht direkt, nein. Ich bin mit der Untersuchung eines Brandes in Camden Town beschäftigt. Ah. Sie haben wohl davon gelesen in den Mittagszeitungen. Hier, diese Meldung. Ja, natürlich. Wo diese Tote gefunden wurde. Ja, ganz recht. Sie war nicht etwa Mitglied hier. Das Mädchen? Nein, warum sollte sie? Ja, haben Sie sie je im Club gesehen? Wie kommen Sie auf die Idee? Möglicherweise in Gesellschaft eines Herrn um die 50, mittelgroß, etwas plump, leichte Glatze. Wann sollte denn das gewesen sein? Entweder am Montagabend oder vielleicht auch gestern erst. Der Herr heißt Renmore. Renmore? Wüsste nicht. Aber ich will mal nachsehen im Gästebuch. Ja. Moment mal. Wie sagten Sie Renmore? Renmore, ja. Hier steht kein Renmore, nein. Tja, vielleicht hat er sich gar nicht eingetragen. Wenn er erst Montag oder gestern hier gewesen sein soll, würde ich mich erinnern. Du meine Güte, bei dem Wetter, wo sowieso nur eine Handvoll Gäste kommt. Und das Mädchen, das habe ich bestimmt nie gesehen. Ja. Herein! Mensch, Quentin, du klopfst an. Das ist das Neueste. Na, setz dich hin. Ja. Anständiger Whisky gewesen, ja. Ja, mein Durst blieb leider ungelöscht. Na, was habe ich dir gesagt? Renmore war also gar nicht in diesem Club, ne? Ja, du hattest recht, das sieht so aus, wenn dieser Clubchef nicht lügt. Was bedeuten würde, dass das Mädchen mehr als nur eine flüchtige Bekanntschaft war? So, meinst du, würde es das bedeuten? Wir haben Renmore inzwischen unter die Lupe genommen. Da. Sieh dir die Bankauszüge an. Den Abschnitt vom Dienstag. Ja. 1500 Pfund. Ja. In bar entnommen. Mhm. Aber das Geld ist weder in seinem Büro noch in seiner Wohnung. Mir ist die Sache nicht geheuer. Sieht fast aus wie Erpressung, oder wie? Erpressung? Mhm. Ja, aber das Mädchen hatte doch gar kein Geld bei sich. Ja, es könnte ja verbrannt sein. Mhm. Hast du Renmore gegenüber schon was erwähnt? Nein, noch nicht. Er wird eben gebracht. Aha. Na, da ist er wahrscheinlich. Ja. Rein. Mr. Renmore, Inspektor. Ja, bringen Sie nur rein. Ach, Mr. Renmore, bitte, bitte, nehmen Sie Wünschen Platz. Wünschen Sie noch etwas, Inspektor? Nein, danke, Sergeant, Sie können gehen. Bitte setzen Sie sich doch, Mr. Renmore. Bitte, bitte. Also, wie lange wollen Sie mich eigentlich noch hier festhalten? Ich möchte jetzt endlich meinen Anwalt. Soll ich hier ewig bleiben? Bitte, bitte, etwas. Das hängt davon ab. Aber ich habe Ihnen doch alles gesagt, was ich weiß. Es war ein Unfall. Das ist die Wahrheit. Ja, Sie haben aber nicht in allen Ihren Erklärungen die Wahrheit gesagt. Sie haben geleugnet, das Mädchen zu kennen. Sie haben geleugnet, dass Sie ihr die Visitenkarte gegeben haben. Sie haben behauptet, Sie hätten sie in einem Café kennengelernt. Sie werden mir also zugeben, dass es einigermaßen schwierig ist, zu wissen, wann Sie tatsächlich die Wahrheit sagen. Es tut mir auch sehr leid. Ich hätte die Bar erwähnen sollen, als Sie mich fragten. Ja, apropos Bar. Sie sagten, es war der Mirabelle Club. Ja. Eine winzige Bar, Souterrain. Ja, die ist es. Mhm. Der Besitzer, ein Mr. Harry Morgan, sagt aber aus, sie sei nie dort gewesen. Oh ja, also das kann ich erklären. Ja, ja, eine Ihrer Erklärungen, ja, davon bin ich überzeugt. Aber erst möchte ich etwas wissen. Und zwar, zu welchem Zweck haben Sie 1500 Pfund in Bar von Ihrem Konto abgehoben? Ach, das... Woher wissen Sie das überhaupt? Na ja, Gott, wir wissen ja einiges, nicht? Ja. Ja, also für Gehälter haben Sie es nicht abgehoben. Die werden Ihren Leuten mit Anweisung bezahlen. Nein, aber ich... Und mehr als 50 Pfund haben Sie selten auf einmal abgehoben. Das Geld ist Ihnen von diesen Mädchen aus der Nase gezogen worden. Habe ich recht, oder wie? Deine Geschichte, was? Da musste man mal Schluss machen, oder wie? Von den Mädchen? Nein. Oh, was dann, Mr. Renmore? Sehen Sie, Die Wahrheit ist... Ja, aber bitte sagen Sie endlich die Wahrheit, wenn ich bitten dürfte. Ja, sehen Sie, gestern während der Mittagszeit kam der Chef vom Mirabel, Mr. Morgan, zu mir ins Büro, weil er das Mädchen suchte. Ich wusste ja, irgendwann wird sie gefunden und wenn es auch ein Unfall war... Und? Na ja, ich wollte keine Scherereien mit der Polizei. Ach. Da habe ich ihm Geld angeboten. Ja, sehr hübsch. Mhm. Und vor allem eine kluge Lösung, Mr. Renmore. Hat irgendjemand Mr. Morgan in Ihrem Büro gesehen? Nein, es war ja Mittagszeit. Das ist aber ein seltsamer Zufall. Na, das müssen Sie doch zugeben. Genauso ein Zufall wie die Kanister in Ihrem Wagen. Ja, ja. Das Butanol an Ihrer Jacke. Ein bisschen viel Zufälle, meinen Sie nicht? Das kann ich alles erklären. Ja, aber bitte leise. Erklären Sie leise, wenn ich bitten dürfte. Sie hatte Farbe an ihrem Mantelärmel gebracht. Ja. Ich meine, das Mädchen, verstehen Sie? Ja, ja, ja. Der Waschraum im Club war frisch gestrichen. Ich habe das Dings, das Butanol benutzt, um ihr die Flecken zu entfernen. Und dabei habe ich ein wenig verschüttet von dem Butanol. Einen Augenblick. Ja, Doktor? Ach, das ist aber gut. Was sagen Sie? Na ja, aber doch schon kurz das Wichtigste, bitte. Was? Ja. Nein. Ja, ich verstehe, danke. Und ich bekomme schriftlich, so bald wie möglich, Doktor. Ja, danke. Inspektor, Sie müssen aber doch... Einen Augenblick. Sagen Sie, Mr. Renmore, das Mädchen stürzte vom dritten Stockwerk hinunter auf den Steinboden in der Halle, sagten Sie, ja? Ja. Mhm. Dann wird Sie dieser Anruf eben interessieren. Das Resultat der gerichtsmedizinischen Untersuchung, das jetzt vorliegt. Die Tote hatte trotz des Sturzes keinerlei Flecken am Körper. Sie hatte keine... Ich verstehe nicht ganz. Ja, ja. Sie ist bestimmt gestürzt, Ja, ich schwöre es. Also bitte, ich habe schon mal gesagt, schwören Sie lieber nicht oder seien Sie sehr vorsichtig damit. Sie hatte allerdings Flecken, aber am Hals. Sie ist erwürgt worden. Du hast ihn unter Mordanklage gestellt, Robbie, oder? Ja, das ist Sache des Chefs. Mhm. Wird aber wohl geschehen, wenn dort erst noch dein Bericht vorliegt. Ach, übrigens, diese Visitenkarte oder was davon übrig ist, werde ich brauchen. Bitte, hier in dem Umschlag ist sie. Mhm. Und Alex, Analyse? Auch schon da, Inspektor. Na, fein, Pat, Sie sind ja wunderbar. Vielen Dank. Das wäre, glaube ich, alles, ne? Ja, nur unverständlich, dass ein erfolgreicher Geschäftsmann wie Renmore derartig viele Fehler gemacht haben sollte. Wenn keine Fehler gemacht würden, könnten wir einpacken, Quentin, oder wie? Ja, das ist also. Du, aber mal im Ernst. Kommt Renmore dir wie ein Mörder vor? Wenn du mich fragst, ob er mir schuldig auszusehen scheint, das tun nur die wenigsten. Jedenfalls ist er der Typ, der in Erpressungsgeschichten gerät. Außerdem kann ich mich nur an das Beweismaterial halten und das, wenn wir ehrlich sind, verdanken wir größtenteils dir, Quentin. Und der Rest stammt aus der Kartei. Oh. Ja, ja. Das Mädchen war eine alte Bekannte in den Akten. Übrigens, Parker hieß sie und nicht Wilson. So. Ganz hübsches Vorstrafenregister. Hauptsächlich wegen Erpressung. Nein, da passt schon eins zum anderen. Mhm. Sie hat's mit allem probiert, schon seit sie aus der Schule kam. Artistin, Double im Film. Double? Ja, Pat, Sie wissen doch, im Film so Absprung von steiler Klippe oder aus fahrendem Auto. Mhm. Solche Art von Kunststück, nicht? Etwas mehr Ausdauer. Und sie hätte recht erfolgreich sein können. Nerven musste sie gehabt haben wie aus Stahl. Wirklich? Kein Risiko so groß, jedenfalls nicht, wenn es dementsprechend bezahlt war. Ja, also ich muss schleunigst zum Yard. Robby, ein paar Minuten noch warten. Ja, das kann ich nicht, das höchste Eisenbahn. Der Chef wartet schon auf die Unterlagen. Ja. Also, bis später, Herr Chef. Bis auf später. Wiedersehen. Pat? Hm? Ihre Schuhe, die Sie anhatten, als wir in Camden Town waren... Haben Sie die wieder sauber bekommen? Das wäre schön, aber nein, die sind offenbar futsch. Und wo haben Sie sie? In meinem Schrank. Ja, dann lassen Sie mal sehen, ja? Ja, bitte, seit wann interessiert Sie denn das? Dürfen Sie sich gerne überzeugen. Ich habe mir schon eine Schadensersatzklage überlegt. Also manchmal haben Sie das Talent, mitten ins Fettnäpfchen zu treten. Aber diesmal verdienen Sie sich damit vielleicht ein paar neue Schuhe. Tatsächlich? Mhm. Das klebrige Zeug, da ist Schaumgummi. Ja, das macht's doch aber auch nicht besser. Schaumgummi. Und zwar von einem Kissen oder einer Matratze, würde ich sagen. Tja, nicht, dass ich jetzt etwa mitkäme, aber wahrscheinlich, weil Sie eben klüger sind. Abwarten, abwarten. Gleich kommen Sie mit. Renmore hat so viel gelogen, man weiß gar nicht mehr, was man ihm glauben soll. Aber das ganze Bild könnte sich ändern, wenn es gelänge, eine seiner Aussagen zu verifizieren. Pat, ich möchte, dass Sie zum Mirabelle-Club gehen. Warum ich? Soll ich auch erwürgt werden? Oh, bitte, nein, nein, nein. Aber es sehe etwas merkwürdig aus, wenn ich mich in die Damentoilette verfügen würde. Und da ich sowieso vorbeikam, wollte ich mich einmal wegen der Mitgliedschaft erkundigen. Eine Guinee im Jahr. Ach, das ist erschwinglich. Muss ich da irgendwelche Anträge ausfüllen? Ja, bitte sehr. Ach, danke vielmals. Danke. Wissen Sie, am besten wird es sein, ich nehme Sie mit und ich schicke Sie Ihnen dann mit der Post zurück, ja? Okay, wie Sie wollen. Sagen Sie, kann ich mir hier irgendwo die Nase pudern? Gleich hier. Zweite Tür links. Vielen Dank. Die Damentoilette ist frisch gestrichen. Also an einigen Stellen ist die Farbe noch ganz feucht. Also war Renmore doch dort mit dem Mädchen? Oh, in der Toilette. Ach, was Unsinn, Pat. In dem Lokal natürlich. Ach so. Und seine Erklärung wegen des Butanols an der Jacke könnte stimmen. Ja, aber warum hat der Clubchef dann gelogen? Na, das ist doch ziemlich klar. Er hatte ja versprochen, den Mund zu halten. Ach so, ja. Das Geld. Eben, das Geld. Sowas wirkt oft Wunder. Ach, wenn er es im Bar bekommen hat, wird es aber schwer nachzuweisen sein. Naja, ich hoffe auch noch anderes nachzuweisen. So, und jetzt geben Sie mir das Beitrittsformular, Pat, ja? Das brauche ich. Und während ich es ausfülle, versuchen Sie, Freund Hackett ans Telefon zu bekommen. Wenn Sie noch etwas wünschen, Mr. Barnaby, würden Sie bitte bestellen? Ich schließe in ein paar Minuten. Nein, nein, danke schön, nichts mehr. Aber wirklich, ich bin froh, dass ich durch diese Untersuchung hierher gefunden habe. Ein sehr günstig gelegenes kleines Lokal. Naja, abgesehen vom Parkproblem. So, ja, ich habe meinen Wagen gar nicht dabei. Aha. Ich selber kann ja noch vom Glück sagen. Ich habe einen Platz da hinten im Hof. Ach so. Fertig mit dem Glas, ja? Ja, danke, ja. Oh, entschuldigen Sie bitte einen Augenblick. Ja, natürlich. Mirabelle Club? Oh ja, Young ist hier. Moment, Moment. Für Sie, Sir. Ja, ah ja, ich hatte hinterlassen, wo ich bin. Dankeschön. Hallo? Ach ja, richtig, natürlich, ja, ja. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Ja, danke für den Anruf. Wiedersehen. Zu dumm. Plötzlich noch was zu erledigen. Immer muss es gleich sein, drüben in Camden Town. Sie fahren nicht zufälligerweise in die Richtung? Eigentlich nicht. Oh je, yeah, ja, um die Zeit noch ein Taxi finden. Sagen Sie mal, wäre es damit etwas verlockender für Sie, einen Umweg zu machen? Naja, das ist natürlich was anderes. Ja, aber dann möglichst schnell bitte. Ja, ich muss zum Chofield Crescent 10. Ja, so. Hab's gleich, nur noch absperren. Ja, ja. So, da wären Sie, Mr. Barnaby. Vor der Tür. Danke. Aber weit und breit keine Menschenseele, kommt mir vor. Ja, ich brauche auch niemanden. In der Beziehung bin ich ähnlich wie Sie. Wie ich? Mhm. Ach so, ja, stimmt schon. Ich mache meinen Betrieb am liebsten allein. Das habe ich mir doch gedacht. Naja, mit Partnern gibt's ewig Scherereien. Eben. Na, und wie fühlen Sie sich hier auf dem Schauplatz? Wie meinen Sie das? Ach, muss ich wirklich deutlich werden? Auf dem Schauplatz des Verbrechens. Ja, Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen. Aber Harry, komm. Das Mädchen hat doch das leere Haus nicht von selbst gefunden. Und Renmore war bestimmt nicht ihr erstes Opfer. Zum Teufel, wovon reden Sie eigentlich? Über Ihr sehr geniales Rezept. Man suche sich einen älteren Herrn mit florierendem Geschäft, lasse ihn von einem Mädchen ansprechen und hierher bringen, so dann dem Mädchen in der Dunkelheit einen Unfall zustoßen. Sturz durchs ach so baufällige Geländer, 3 Stockwerke tief in die Halle. Nicht auf den Steinboden allerdings, sondern auf eine sorgsam untergebreitete dicke Schaumgummimatratze, welche ihre Mitarbeiterin, während ihr Opfer die Treppe hinabsteigt, im kleinen Durchgang hinter der Treppe verstaut, um sich als letztes mit angehaltenem Atem auf dem Steinboden zu arrangieren. Das Opfer, das in Panik davonläuft, beehren sie am nächsten Tag mit einem Besuch. Was? Ja, was ist diesmal passiert, Harry? Hat das Mädchen angefangen, Sie zu erpressen, oder... Hatten Sie keine Lust mehr, die Beute mit ihr zu teilen? Welches Mädchen? Susan Wilson, Filmdouble. Für Sie vielleicht Susan Parker. Die ohne mit der Wimper zu zucken von jedem Dach absprang, wenn's nötig war. Ideal für Ihre Zwecke, weh? Also hören Sie mal, wenn Sie mir da was anhängen wollen, sind Sie an den Falschen geraten. Ja? Sie beweisen mir nichts. Gar nichts. Nichts? Die Tatsache, dass Sie mich hierher gefahren haben, ist schon allein Beweis genug für Ihre Schuld. Also wovon reden Sie eigentlich? In keiner Zeitung war die Adresse veröffentlicht. Und ich sagte Ihnen Coffee Crash in 10. Dies hier ist Parfit Road 23. Mhm. Aber Sie wussten genau, wohin Sie fahren sollten. Also, jetzt bitte weiter. Zur nächsten Polizeistation ist es nur ungefähr 1 Meile. Ich glaube nicht, dass ich Sie dahin fahren werde. So? Raus! Luft da! Raus aus dem Wagen! Sieht ganz schön spitz aus, Ihr Messer. Schon gut. Ich gehe. Messer sind mir unsympathisch. Bin allergisch gegen sowas. Oh, aber einen Moment noch, Harry. Dass Sie Bescheid wissen. Es bleibt sich gleich, nach welcher Richtung Sie fahren. Die Straße ist rechts wie links polizeilich abgeriegelt. Wir brachten Auftrag für Quentin Barnaby, Glanznummer von Philipp Levine, aus dem Englischen von Marianne de Barde. Es sprachen Barnaby, Jürgen Scheller, Hackett, Heinz Leo Fischer, Pat, Eva Ingeborg Scholz. In weiteren Rollen Ulrich Bernsdorf, Adolf Ziegler, Harry Hertsch, Eva Berthold, Alfred Zerny und andere. Komposition Fred Sporer. Bearbeitung und Regie Walter Netsch. Produktion Bayerischer Rundfunk 1964.